Okay, let's turn to 1 John chapter 2. Schlagen wir einmal hin zum 1. Johannes Kapitel 2. And let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. For this opportunity to serve you. Für diese Gelegenheit, dir zu dienen. To walk with you. Mit dir zu wandeln. To have an impact on our culture. Einen Einfluss zu nehmen auf unsere Kultur. To be the light of the world. Das Licht der Welt zu sein. The salt of the earth. Und das Salz der Erde. For a short time. Für eine kurze Zeit. Bless this message. Segne diese Botschaft. That it might make a difference in our lives. Dass sie einen Unterschied ausmacht in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Turn to 1 John chapter 2 and let's turn also to Ephesians chapter 2. Schlagen wir hin zum 1. Johannes Kapitel 2, aber auch zu Epheser 2. We just completed the book of Nehemiah. Wir haben gerade das Buch Nehemiah abgeschlossen. And Nehemiah ended with the story of Solomon. Und Nehemiah hat abgeschlossen mit der Geschichte vom Salomo. And he was warning the nation. Und er warnte die Nation. That even Solomon, dass selbst Salomo, who was loved by God, der von Gott so sehr geliebt war, and called by God to be the king of Israel, und von Gott berufen war, König Israels zu sein, that even Solomon at the end of his life, dass selbst Salomo am Ende seines Lebens, was drawn away from God, weggezogen wurde, hinweg von Gott, by the influence of his wives, durch den Einfluss seiner Frauen, and he literally worshipped demons, und er hat buchstäblich Dämonen angebetet. He worshipped idols. Er betete Götzen an. I mean, he worshipped them. Er hat sie angebetet. Like, what happened to this man? Was ist mit diesem Mann passiert? If we can just picture that for a moment. Stellt euch das einmal vor. There's an idol there. There's a goddess. Da ist ein Götze, an so eine image, Göttin, so ein Götterbild. Ein Altar. And Solomon is bowing his knees to this thing. Und Salomo wirft sich davor nieder. And he's worshiping it. Und er betet es an. As though the God of Israel did not exist. Als wenn der Gott Israels nicht existierte. And he's not worshiping just one, he's worshiping other ones. Und er betet nicht nur einen Götzen an, sondern gleich viele. He has given himself over to this thing. Er hat sich da ganz hingegeben. Ephesians chapter 2. Epheser Kapitel 2. This happens to many believers. Und das kann vielen Gläubigen so passieren. It happens to all of us. Und das kann uns allen passieren. To some degree. In einem gewissen Ausmaß. Ephesians 2 says, Epheser 2, da verse 1, you were dead in your trespasses and sins. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Now watch verses 2 and 3. Schaut mal Vers 2 und 3. In which you formerly walked according to the course of this world. Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. What is the world? Was ist die Welt? It's the word cosmos. Wir finden da das Wort Kosmos. What is it speaking of here? Wovon spricht das? It's speaking of the community of people. Der spricht von einer Gemeinschaft von Leuten, whether saved or unsaved, gerettet oder ungerettet, who want their portion in this life, die ihren Anteil am Leben in diesem Leben haben wollen. That's the world. Das ist die Welt. Comes from Psalm 17:14. Kommt aus Psalm 17:14. Lord, deliver me from evil men. Herr, befreie mich von bösen Menschen, men of the world, Menschen der Welt, who want their portion in this life, die ihren Teil nur in diesem Leben haben wollen. Now God, his eternal purpose is that I would have my portion begin in this life and extend into all of eternity. Gottes Zweck aber ist, dass mein Teil hier in diesem Leben beginnt, aber sich erweitert in die Ewigkeit. And so God's plan for me, Gottes Plan für mich, is set against the world's desire for me. Der steht genau dem weltlichen Verlangen entgegen. Because the world is a fellowship of people, denn die Welt ist eine Gemeinschaft von Menschen, including saved people, und das schließt die erretteten Menschen ein. And many saved people want their portion now. Und viele erretteten Menschen, die wollen ihren Teil auch jetzt hier haben. Okay, let's read it again. In which you formerly walked according to the course of this world. Vers 2, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. According to the prince of the power of the air. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. The spirit that is now working des Geistes, der jetzt in the sons of disobedience. In den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So this community of people, diese Gemeinschaft von Leuten, who want their portion now, die ihren Teil jetzt haben wollen, want it now because they are given over to the spirit of the world. Die wollen den Anteil jetzt haben, weil sie sich ergeben haben dem Geist dieser Welt. That says, der ja sagt, God cannot be trusted. Der sagt, Gott können wir nicht vertrauen. That is the spirit of the world. Das ist der Geist der Welt. And this the prince of the power of the air is Satan. Und der Fürst der Macht der Luft, das ist Satan. He is the father of all lies. Er ist der Vater aller Lüge. And his biggest lie, und seine größte Lüge, is that God cannot be trusted. Ist die, dass Gott nicht vertraut werden kann. It started in the garden with Eve. Es hat begonnen im Garten Eden. Hath mit God Eva. Said? Hat Gott gesagt? Can you really trust God? Kannst du wirklich Gott vertrauen? I think he's holding back on you, Eve. Oh, ich glaube, er hält etwas zurück, Eva. He knows that you'll be like him. Er weiß ja, dass man sein würde wie er. I think he's holding back. I don't think he can be trusted. Oh, er hält was zurück. Ich glaube, dass du ihm nicht vertrauen kannst. Look at verse 3. Schau auf Vers 3. Among them, we too all formerly lived in the lusts of our flesh. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Epithumeo. Epithumia. The passions. Die Leidenschaften. Now that word epithumeo is not a bad word. Also epithumeo, begehren. Ist kein schlechtes Wort an sich. Well, maybe the begehren is the German word, but the word the epithumeo. Das epithumeo is a neutral word. Ist an sich im Griechischen ein neutrales Wort. It's the same word that the Lord said that in Luke 22:15. Es ist das gleiche Wort, wovon der Herr sagte in Lukas 20:15. That I passionately desire to celebrate the Passover with you. Ich habe so eine Leidenschaft daran, das Passa mit euch zu feiern. It's the same word in Galatians 5:17. Das gleiche Wort in Galater 5:16. 17. Entschuldigung. Where it says that the flesh, wo es da heißt, das Fleisch, epithumeo, it passions against the spirit. Es begehrt gegen den Geist auf. But the spirit also passions against the flesh. Aber genauso begehrt der Geist gegen das Fleisch. So to be passionate is neutral. Also Leidenschaft zu haben ist an sich neutral. It just depends on who you're being controlled by. Like this microphone. Also das ist nur eine Frage, von wem man kontrolliert ist. Okay, back to verse 3. Zu Vers 3. Among them too, we too all formerly lived in the passion of our flesh. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Indulging in the desires of the flesh. Indem wir den Willen des Fleisches. And of the mind. Und der Gedanken taten. And were by nature the children of wrath. Und von Natur Kinder des Zorns waren, even as the rest, wie auch die anderen. But God, Gott aber, being rich in mercy, der reich ist an Barmherzigkeit, because of his great love wherewith he loved us, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, he saved us, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus auferweckt, das heißt gerettet. He saved us. 1 John chapter 2. Yes, Johannes Kapitel 2. Now all of us, and some of us maybe still are. Alle von uns und einige, da mag es immer noch sein. All of us know what it was like to live in the world. Alle wissen von uns, wie es war, in der Welt zu leben. Pastor Matt and I know what it was like to be in the world. Pastor Matt und ich, wir haben gewusst, wie das ist, in der Welt zu leben. I know all about lust. I've had every kind of lust. Also ich kenne alles über die Lust und ich hatte auch alles erlebt. I know all about the world. Ich weiß alles von der Welt. And when I got saved, als ich errettet wurde, my greatest fear was, da war meine größte Furcht die, God, what can you do with someone like me? Gott, was kannst du nur tun mit jemandem wie ich? I will give you my life. Ich gebe dir mein Leben. But what can you do with someone like me? Aber was kannst du nur tun mit jemandem wie ich? But God has a way. Aber Gott hat einen Plan. And I want to show you that today. Und ich möchte euch das zeigen. In 1 John chapter 2. 1. Johannes Kapitel 2. It says verse 15, do not love the world. Da ist in Vers 15, lieb nicht die Welt. Don't love the community. Don't embrace with your heart the community of people that want their portion in this life. Umarme nicht von Herzen die Gemeinschaft von Menschen, die ihren Anteil nur in dieser Welt haben wollen. They will contaminate you. Die werden dich anstecken. That's what these false gods were all about. Darum geht's ja nur in diesen falschen Göttern, diesen That's Götzen. What drew Solomon to worship these idols. Das hat Salomo dazu gebracht, dass er diese Götzen anbetete. All these idols were tied into a portion in this life. All diese Götzen, die dienten nur dazu und waren dazu verbunden, dass du dann einen Anteil nur in diesem Leben hast. A goddess of sexual passion. Die Göttin der sexuellen Leidenschaft. Do not embrace with your heart the world. Umarme mit deinem Herzen nicht die Welt. Nor the things in the world. Noch was in der Welt ist. And the German has it right. Das Deutsche hat es korrekt. It doesn't have the word things in the Greek. Da steht im Griechischen nicht die Dinge drin. It just says nor that which is in the world. Noch was in der Welt ist. Don't embrace that which is in the world. Umarme nicht das, was in der Welt It's ist. It's not things. Es sind nicht die Dinge. It's not a Mercedes. Es ist nicht ein Mercedes. It's not a computer. Nicht ein Computer. I'm talking about these things. Darüber reden wir nicht. I'm talking about a nice house. Wir sprechen auch nicht von einem netten I'm talking Haus. About a good job or nice clothes. Oder eine gute Arbeit oder schöne Kleidung. Or a decent pair of shoes. Oder schöne Schuhe. Or some nice earrings. Oder vielleicht Ohrringe. It's not talking about things. Es spricht ja nicht von Dingen. It's talking about that. Es spricht von dem da. That which is in the world. Dem, was da in der Welt ist. And it's going to explain what that is. Und es wird auch erklären, was das in der Welt ist. If anyone loves the world, wenn jemand die Welt liebt, the love of the Father is not in him. Ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. If we embrace a community of people, wenn wir da eine Gemeinschaft von Menschen umarmen a system, und ein System umschließen, that wants its portion now, die ihren Teil in diesem Leben haben möchte, at jetzt, the expense of a relationship with God, auf Kosten der Beziehung mit Gott, you cannot have a relationship with God. Dann kannst du keine Beziehung mit Gott haben. You cannot set your affection toward that. Du kannst deine Neigung nicht auf das richten. And your affection toward God. Und gleichzeitig auf Gott. Because the world says, have it all now. Die Welt sagt, ja, nimm es dir jetzt, nimm es dir jetzt. And God says, begin now, but the main portion is yet to come. Gott sagt, hab jetzt einen Anfang darin, aber der Hauptanteil, der wird dann noch kommen. Some Christians believe that the whole portion is yet to come. Einige Christen glauben gar, dass der ganze Anteil, den wir haben werden, erst kommen wird. So we have to live like we are beggars on the earth. Als müssten wir hier wie Bettler auf Erden leben. But 1 Timothy 6:17. Aber 1. Timotheus 6:17 makes sagt, it real clear. Er macht es ganz klar. That God has given us all things to enjoy. Der Vers sagt, Gott hat uns alle Dinge zum Genuss gegeben. To have pleasure in. Dass wir darin Freude haben. God has given us all these things. Gott hat uns diese Dinge geschenkt. It's when I put a nice shirt on, I look, I said, that looks nice. Wenn ich dann ein schönes Hemd anhabe, sage ich, wow, das schaut schön aus, gefällt mir. But someone puts the earrings on, they say, oh, look, that looks nice. Oder die Ohrringe. Yeah. Wow, die schauen schön aus. God wants us to enjoy all things. Gott möchte, dass wir alle Dinge genießen. But not at the expense of a relationship with him. Aber nicht auf Kosten einer Beziehung mit ihm. Look at verse 16. Schau auf Vers 16. For all that is in the world. Denn alles, was in der Welt ist. Here comes the that. Jetzt kommt das. That which is in the world. Die Dinge, die in der, oder dies, was it is in der Welt the epithumeo die Begierde, of the flesh. Die Begierde des Fleisches. The passion of the flesh. Die Leidenschaft, die Begierde des Fleisches. Remember, the word passion is neutral. Das Wort Leidenschaft ist als solches neutral. But it, when it's hooked with the flesh, wenn es aber mit dem Fleisch verbunden ist, it's bad news. Schlechte Nachrichten. And the lust of the eyes, und die Begierde der Augen, and the boastful pride of life, und der Hochmut des Lebens, is not from the Father, ist nicht vom Vater, but is from the world. Sondern ist von der Welt. It comes from the system, es kommt aus diesem System, and the spirit, und von dem Geist, and the community of people, und von der Gemeinschaft von Leuten, who want their portion in this life, die ihren Teil nur in dieser Welt haben because wollen. Because Satan, who is the god of this world, denn Satan, der Gott dieser Welt ist, is convincing people, er überzeugt die Menschen, and we totally underestimate this, und wir tun das völlig unterschätzen, that God cannot be trusted. That God cannot be trusted. Wir unterschätzen, wie sehr Gott vertraut werden kann. No. We completely underestimate, wir unterschätzen völlig, how powerful Satan is, wie mächtig Satan ist, to project, mir zu projizieren, to our minds, zu meinen Gedanken, that God cannot be trusted. Dass es so sei, dass wir Gott nicht vertrauen können. And so, we also as believers are tempted, sind wir als Gläubige auch da versucht, we are tempted to want to have our portion now. So sind wir versucht, dass wir unseren Teil nur jetzt haben wollen. And we join the community of people, und so schließen wir uns dieser Gemeinschaft von Leuten an, who want their portion in this life, die ihren Teil nur in diesem Leben haben wollen. But we don't realize, aber wir erkennen nicht, that when we yield to temptation, wenn wir uns da diesen Versuchungen ergeben, we are risking our entire future. Dann riskieren wir unsere gesamte Zukunft. We are risking our entire future. Wir riskieren unsere ganze Zukunft. When we yield to temptation, wenn wir uns den Versuchungen hingeben, we are risking at least three things. Dann riskieren wir zumindest drei Dinge. I listen, you know, in the morning when I go on the cross trainer. Früher morgen, wenn ich da auf den Trainer steige. Yeah, for 3 minutes every morning. Also speziell fürs Kreuz 3 Minuten. But it's better than nothing. Besser als gar nichts. Yeah, and you got to start somewhere, you know. Man muss ja irgendwo beginnen. I listen to a message from somebody. Dann höre ich mir eine Botschaft an von jemandem. I try to have a variety. Und ich habe da eine ganze Anzahl von Botschaften von verschiedenen Leuten. Recently I was listening to Andy Stanley. Und letztens habe ich Andy Stanley zugehört. He has a church in Atlanta of 16,000 people. Der hat eine Gemeinde von 16,000 Leuten in Atlanta. And it's not for no reason. Und das ist nicht ohne Grund, dass er gebot ist. He had a message on temptation. Und er hat eine Botschaft über die Versuchung. And he says, when you are tempted, und er sagt, wenn du versucht bist, and when you yield to temptation, und wenn du dich dieser Versuchung ergibst, you put three things at risk. Dann riskierst du drei Dinge. Number one, you put your future at risk. Punkt 1, du riskierst deine Zukunft. You put at risk the plan that God has for you. Du riskierst den Plan, den Gott für dich hat. Number two, Punkt 2, you put your family at risk. Du riskierst deine Familie. Wow. You put your family at risk. I'm sorry. Thank you. That's great. Du riskierst deine Familie. It's good, huh? And number three, Punkt 3, you put your faith at risk. Du riskierst deinen Glauben. Because when we yield to temptation, denn wenn wir uns der Versuchung ergeben, and the temptation is always, it always begins with God cannot be trusted. Die Versuchung beginnt immer damit, dass uns projiziert wird, Gott könnte nicht vertraut werden. You watch the next time you're tempted. Schau zu, wenn du beim nächsten Mal versucht wirst. The voice from behind or from the side is saying, God cannot be trusted. Take it now. Du wirst hören, wie die Stimme hinter dir oder von der Seite projiziert und sagt, Gott kannst du nicht vertrauen, nimm es dir jetzt. You won't get another chance. Du wirst keine zweite Chance haben. Take it when you can get it. Nimm es dir, wenn du es jetzt bekommen kannst. God cannot be trusted. Gott kannst du nicht vertrauen. And when I came out of the world, als ich aus der Welt hinauskam, I mean, I was as worldly as you can get. Ich war so weltlich, wie man nur sein konnte. Just saturated like a sponge under water. Total getränkt damit, wie ein Schwamm unter Wasser. Not even like a sponge out of water. Nicht wie ein Schwamm, den man aus dem Wasser herausgenommen hatte. Like a sponge underwater. Wie ein Schwamm im Wasser. It's like totally drenched. Every ounce of my being was like in the world. Völlig durch und durch und durch war ich in der Welt. I want my portion now. Ich möchte es jetzt haben. And every bit of it in every direction. Und alles, was ich nur kriegen kann, in jeder Richtung. And you woke up in the morning and it was like, I gotta find my portion now. Früh morgens aufgewacht und ja, wo kriege ich es denn jetzt? I live for me. Ich lebe nur für mich selbst. In every way, shape and form. Nach jeglicher Möglichkeit. Everybody nach aller lives for me. Jeder lebt nur für mich. And I am the center of the universe. Und ich bin der Mittelpunkt des Universums. Everything was created for my pleasure. Alles ist ja nur geschaffen zu meinem Spaß. And for my pleasure they are created. Und für mein Vergnügen ist alles geschaffen. I am worthy, O Lord. Ich bin ja so würdig, O Herr. Gib's mir nur. And coming, and then suddenly, because you are living in the effects of it. Aber plötzlich, weil du in diesen Auswirkungen lebst. And deep inside, the Holy Spirit is convicting. Und tief in dir drin überführt dich der Heilige Geist. Because of the work of the Holy Spirit. Das ist ja das Werk des Heiligen Geistes. And you sense this fear of like, wait a minute, what's going to happen when I die? Und du hast dieses Gefühl, dieser Furcht. Kleiner Moment, was wird passieren, wenn ich sterbe? I know what's going to happen. Oh, ich weiß, was I'm passiert. I'm going to descend. Ich werde da hinabsteigen. Like a rock in the water. Wie ein Stein im Wasser. And find myself in the pit of hell. Und dann geht's runter in die Grube der Hölle. That's exactly where I belong. Denn da gehöre ich hin. And suddenly it's like, wow, I'm in trouble. Jetzt habe ich echte Schwierigkeiten. And then you try to be religious and you try to be good. Du versuchst religiös zu sein, du versuchst gut zu sein. Try to confess things and maybe go to church. Du fängst an, das eine oder andere zu bekennen und dann gehst du auch mal in die Kirche. In a religious way and sehr religiös. Try to work it off and versuchst es irgendwie da abzuarbeiten. And pray and und du beginnst zu beten. Doesn't change anything. Aber das ändert sich nicht. And then you receive Christ. Dann empfängst du aber Christus. And suddenly the Holy Spirit explodes on the inside. Und plötzlich explodiert der Heilige Geist in dir drinnen. And for the first time, the Holy Spirit inside of you passions against the flesh. Aber das erste Mal in deinem Leben, der Heilige Geist, er beginnt mit seiner Leidenschaft gegen das Fleisch. And he explodes against the flesh for you. Und er explodiert gegen die Leidenschaften des Fleisches and in you dir. Think, wow, what wow. Is that in me? Was ist das in mir? It's a war. Ein Krieg. Someone has entered into my life with power. Poof. Jemand ist da jetzt in meinem Leben mit aller Macht. And now there's this incredible battle. Und jetzt tobt da diese Schlacht. And the Holy Spirit with his epithumeo, his passion is passioning against this. Und der Heilige Geist mit seiner Leidenschaft, er übt seine Leidenschaft dagegen aus. And suddenly there's hope. Plötzlich ist der Hoffnung. God is at work. Gott arbeitet. And I'm not a slave to this thing now. Und ich bin nicht mehr Sklave dieser Dinge. There's someone who's working in me. Da gibt es jetzt mal jemanden, der wirkt in mir. And life is changing. Und das Leben wandelt sich. Look at verse 17. Schaut mal, Vers 17. The world is passing away. Die Welt Sie vergeht. The community of people who want their portion in this life. Die Gemeinschaft von Leuten, die ihren Anteil in diesem Leben haben wollen. Is passing away. Sie vergeht. And the lust of the flesh. Und die Begierden des Fleisches. The eyes, the pride of life. Die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. All that I can feel. Alles, was ich da fühlen kann. All that I can have. Alles, was ich da haben all kann. That I can be. Alles, was ich sein kann. That God would give me anyway. Das, was Gott mir ja eh geben möchte. In his plan, und zwar in seinem Plan. In a far greater way. In einer viel größeren Weise. But I don't trust him. Aber ich vertraue ihm nicht. I want it now. Ich möchte es jetzt haben. And I'll do it myself. Und ich werde es jetzt selbst tun. The lust of the flesh. Die Lust des Fleisches. I want to experience something. Ich möchte etwas erleben. This was Samson's problem. Das war das Problem von Samson. He met Delilah and he wanted her. Er traf die Delilah und er wollte sie. And every man's Delilah is coming. Und für jeden Mann wird es kommen, oder Menschen, dass Delilah kommt. And you better be ready for her. Und da sei darauf vorbereitet. Satan will send Delilah. Denn Satan wird Delilah to destroy your life. Um dein Leben zu zerstören. And she destroyed Samson's life. Und sie zerstörte Samsons Leben. Number two, the lust of the eyes. Punkt 2, die Lust der Augen. All that I can have. Alles, was ich da haben kann. This was the problem that Judas Iscariot had. Das war das Problem von Judas Iskariot. He was a thief. Er war ein Dieb. Judas was a disciple of Jesus Christ. Und Judas war ja ein Jünger von Jesus Christus. He was a disciple. Ein Jünger. He cast out demons in the name of the Lord. Er hat Dämonen ausgetrieben im Namen des Herrn. People admired him. Menschen haben ihn bewundert. Came to him for counsel. Kam zu ihm, wollte sich Rat geben lassen. Folgten ihm. He was a disciple of the Lord Jesus Christ. Er war ein Jünger von dem Herrn Jesus Christus. He just had one problem. Er hatte nur ein Problem. He wanted his portion in this life. Er wollte seinen Anteil in diesem Leben. And he listened to the voice. Und er hörte auf die Stimme, that said, die sagte, God cannot be trusted. Gott kann nicht vertraut werden. Judas Iscariot. Judas Iskariot. Number three, the pride of life. Punkt 3, der Stolz des Lebens. King Saul. König Saul. Was proud. Er war stolz. He had to do it his way. Er musste das auf seine Art machen. Because he had to be honored by the people. Denn er wollte ja unbedingt die oder musste ja die Ehre des Volkes he haben. He wanted to be somebody. Er wollte unbedingt jemand sein. And when Samuel said, und als Samuel sagte, to obey is better than sacrifice, zu gehorchen ist besser als Opfer zu geben, and the kingdom has been taken away from you, und das Königreich ist von dir gerissen worden, his only concern was, seine einzige Sorge war die, please honor me one more time before the people. Ehre mich doch noch einmal vor meinem Volk. He just wanted to be somebody. Er wollte jemand sein. So you have Samson. Du hast Samson. The lust of the flesh. Lust des Fleisches. Judas. The lust of the eyes. Lust der Augen. King Saul. König Saul. The pride of life. Hochmut des Lebens. And what did they all three have in common? Und was haben sie alle drei gemein? They all committed suicide. Sie begingen alle Selbstmord. All three, alle drei, committed suicide. Begingen Selbstmord. What a sad end. Und was für ein trauriges and Ende. This is the end that Satan wants for our lives. Und das ist das Ende, was Satan für unser Leben haben he möchte. He wants us to end. Er möchte, dass wir so abschließen. Our pursuit of God. Dass wir unsere Nachfolge Gottes einfach beschließen. He wants our vision to stop. Er möchte, dass unsere Vision einfach stoppt. And as we go through the years, you will watch people become one of these three people. Und wenn wir da die Jahre weitergehen, du wirst dazu schauen können, wie vielleicht einige Leute genau diesen Personen folgen. Every single one of us can be one of these three people. Und jeder einzelne von uns kann so wie eine dieser drei Personen sein. Someone can take a picture of our church this morning. Jemand könnte ein Bild machen von unserer Gemeinde heute früh. 20 years from this morning. Und jetzt 20 Jahre weiter gesehen von heute früh. Let me show you a picture of these people. Lass mir ein Bild zeigen von diesen Leuten vor 20 Jahren. Not a one of them, und das ist nicht einer von ihnen, including the pastor, eingeschlossen der Pastor, who has not fallen away. Der nicht abgefallen ist. They're all gone. Die sind alle weg. It can happen to every single person. Das kann jeder Person so passieren. And this is what we want to guard against. Und dagegen wollen wir uns schützen. When we yield to temptation, wenn wir uns der Versuchung ergeben, we are putting our whole future at risk. Dann riskieren wir unsere ganze Zukunft. When I got saved, wenn ich gerettet wurde, it was so dramatic. Als ich gerettet wurde, war es so dramatisch. The presence of the Spirit was so strong inside of me. Die Gegenwart Gottes, des Geistes, war so stark in mir. It had to be. Und das musste so because sein. Because there was so much flesh inside of me. Da war so viel Fleisch ja in mir. It just said, boy, if I'm going to come into this guy, I better come in with a lot of power. Also wenn ich da bei ihm da hineinkomme, da muss ich schon wirklich mächtig and sein. And it was like, woo, I was like, wow, what is that? Und das war richtig, wow, Wahnsinn. And I was so convinced. Und ich war so überzeugt. Of the reality of being born again. Von dieser Realität, wiedergeboren zu sein. That my greatest fear. Dass meine größte Furcht was that I would forfeit what God had planned for my life. Dass ich da verpassen würde oder versäumen würde, was Gott für mein Leben geplant hat. I was sure that somewhere I was going to mess this up. Und ich war mir das so sicher, irgendwo wird's da wieder durcheinander gehen. With all that I experienced in the world. Mit allem, was ich da erlebt habe in der Welt. The chances of me not messing this up is really small. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht wieder alles durcheinander bringe und kaputt mache, die war sehr, sehr gering. But it can't be impossible. Aber es kann nicht unmöglich sein, if I trust God. Wenn ich Gott vertraue. Now, 2 Timothy chapter 2, verse 22. 2. Timotheus, Kapitel 2, there's Vers a great 22, verse. Ein großartiger Vers. And this, I believe, has typified my life. Und ich glaube, dass das mein Leben gekennzeichnet hat. And has saved me und mich bewahrt hat. From myself. Von mir selbst. Verse 22. Vers 22. And now flee from youthful epithemeo. Und nun die jugendlichen Leidenschaften, aber fliehe. Flee from youthful passions. Die jugendlichen Leidenschaften oder Begierden, aber fliehe. But what is the key? Ja, was ist der Schlüssel? You can't just resist them. Du kannst dich einfach nur versuchen, ihnen zu widerstehen. Because in resisting you make it stronger. Denn wenn du versuchst, ihn selbst zu widerstehen, machst du es ihn nur stärker. You can only look at that piece of chocolate cake in the refrigerator so long. Du kannst nur für eine bestimmte Zeit da die Torte im Kühlschrank anschauen. You can only have that door open so long and say, I'm not going to eat you, no way. Und das geht nur für eine bestimmte Zeit, dass du da sagst, no, hineinschaust, ich werde dich nicht essen. Even, nein, ich werde dich nicht essen. No, keine Sorge. No. Nein, I resist you. Yep. Ich widerstehe dir. And the longer you look at it, und je länger du schaust, I don't know how to say it, but the longer you look at it, the less chances you have. Und je länger du schaust, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Or the less chances there is of that thing not ending up in your stomach. Also ja, umso geringer ist da die Wahrscheinlichkeit, dass diese Torte nicht in deinem Magen endet. The thing you have to do is close the door and walk away. Was du tun musst, schließen, weggehen. That's it. Das ist alles. In our victory over the devil und unser Sieg über den Teufel and the world system und über das Weltsystem is follows in the next verb. Das finden wir in dem nächsten Verb. And pursue und strebe righteousness, aber nach Gerechtigkeit, faith, Glauben, love, Liebe and peace, Frieden with those who call on the Lord from a pure heart. Mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anbeten. The world system is made up of those who want their portion in this life. Das Weltsystem besteht aus den Leuten, die ihren Anteil in diesem Leben haben wollen. But you pursue righteousness. Aber du jage der Gerechtigkeit nach. And these things with people. Und diesen anderen Dingen mit den Leuten, who are trusting God, die dem Herrn vertrauen, for their portion, für ihren Anteil. And this word pursue, und dieses Wort streben, is the same word in 2 Corinthians chapter 4, ist das gleiche Wort wie 2. Korinther 4, verse 9, Vers 9, where Paul says, wo Paulus I am persecuted, wo Paulus sagt, ich bin verfolgt, but not destroyed, aber nicht zerstört. The word persecute, das Wort verfolgt, to hunt down, gejagt zu werden und niedergerungen zu werden. Hunt down righteousness. Jage der Gerechtigkeit nach. I know the Austrians don't like this word, but hunt. Jage. Hunt. Die Österreicher mögen das Wort vielleicht nicht, aber mach's mal. Jag. Just step out of yourself for a moment. Just be with me. Steig aus dir selbst heraus. Pursue. Jage. Just make believe you're living 100 years ago and there's no food in the supermarkets, right? Stell dir vor, du lebst vor 100 Jahren, da gibt's kein Essen im Supermarkt. The only way you can survive is to hunt. Die einzige Möglichkeit, dass du überleben kann, ist jagen. And you have to pursue. Und du musst da schauen. And if you don't hunt properly. Und wenn du da nicht richtig jagst, you are going to be overwhelmed. Da wirst du überwältigt werden. With hunger and starvation. Von Hunger und von ja, von Hunger. Your children will go hungry. Deine Kinder, sie werden hungrig werden. You have to get this deer. Du musst diesen Hirsch erlegen. I mean, your kids are haven't eaten in 3 days. Deine Kinder, sie haben seit 3 Tagen nichts and mehr gegessen. There you are, you're out there hunting. Und da bist du auf Spurensuche. And you're thinking, I have to get something today. Heute muss ich was erlegen. And you're slowly pursuing through the woods. Und du schleichst da durch die Wälder. Pursuing. Und du suchst. This is the word here. Und das ist das Wort. We pursue righteousness. Wir jagen der Gerechtigkeit and nach. The Holy Spirit that is in us. Und der Heilige Geist, der in uns ist. It is the passion behind this. Es ist die Leidenschaft dahinter. And as an 18-year-old coming right out of the world. Und als 18-Jähriger, der hier direkt aus der Welt kam. We got pictures to prove it. Und wir haben Bilder, um das zu beweisen. Like right out of the world. Direkt aus der Welt kamen wir. We have one hope. Wir haben eine Hoffnung. Yeah, you step across the Red Sea. Du gehst da durch das Rote Meer. You look back over. Schaust da zurück. And you look exactly like an Egyptian. Und du schaust genauso aus wie ein Ägypter. You look in the mirror and you think, oh my goodness. Schaust dich im Spiegel und denkst, oh mein Gott. I got a long way to go. Da habe ich noch viel well, zu gehen. What do we do now? Was machen wir jetzt? Pursue. Jag ihm nach. If we are passive, wenn wir passiv sind, we will be overwhelmed. Dann werden wir überwältigt werden. Our greatest strategy against the temptations of the world. Unsere größte Strategie gegen die Versuchung der Welt is to do what you should be doing. Die besteht darin, einfach das zu tun, was ihr ja tun solltet. Do what you should be doing. Tu das, was du tun solltest. And most of the temptation will fall away by itself. Und der größte Teil der Versuchungen, die werden einfach so abfallen. But what happens ganz alleine. To people? Ja, was passiert mit Leuten? People fall into temptation. Menschen fallen in die Versuchung. They fall into adultery. Sie fallen in den Ehebruch. How can you fall into adultery unless you're in the wrong place? Wie kann man in Ehebruch fallen, wenn man sich da nicht am falschen Ort befindet? You cannot fall into adultery unless you are with one person of the opposite sex alone. Aber man kann nicht in Ehebruch fallen, es sei denn, dass man damit einer Person des anderen Geschlechts alleine ist. Consistently. Und das immer wieder. You're somewhere that you should not be. Du bist da irgendwo, wo du nicht sein solltest. And there's time to say, und da gibt es noch Zeit, um wait zu sagen, a minute, kleinen Moment, I'm putting my whole future at risk here. Ich riskiere meine ganze Zukunft we're hier. Talking everything. Wir sprechen da über alles. I'm putting my family at risk here. Ich riskiere meine Familie hier. They're going to suffer because of this decision for years and years. Sie werden leiden wegen dieser einen Entscheidung für Jahre und für Jahre. I'm putting my faith at risk here. Ich riskiere meinen Glauben hier. Because temptation is not Just the testing of self-control. Denn Versuchung ist nicht nur die Prüfung der Eigenkontrolle. It is the testing of your faith. Es ist die Prüfung deines Glaubens. It is the test of whether God can be trusted. Es ist die Prüfung, ob Gott vertraut werden kann. Can I walk away from this thing and put it in God's hands? Kann ich da einfach davon weggehen und es in Gottes Hand legen? I'm tempted to be dishonest here. Ich bin da versucht, unehrlich zu sein. I'm tempted to compare. Ich bin da versucht, mich zu vergleichen. I just want to close with one more thing. I can't forget this. Abschließen mit einem Punkt. James and John. Jakobus und Johannes. In Matthew chapter 20. Matthäus Kapitel 20. You don't have to turn there. Musst du nicht hinschlagen. The mother comes to the Lord and says. Die Mutter kommt zum Herrn und sagt. Lord. Herr. And the Lord says, what do you wish? Oh, was möchtest du? Theleo, what is your heart's desire, woman? Theleo, worauf ziehst du ab? Was ist dein Herzenswunsch? I want my sons to sit on each side of you in your kingdom. Ich hätte gerne, dass meine Söhne zu deiner Rechten und zu deiner Linken in deinem Königreich sitzen. And it appears from the text that James and John are standing right there. Und es scheint so, aus dem Text herausgenommen, dass Jakobus und Johannes direkt dort stehen. Because in the next verse he speaks to them. Denn im nächsten Vers spricht er ja zu ihnen. Like they're just standing there like, Die stehen da und schauen zu und denken so, ja. And he speaks to them. Und er spricht zu ihnen. And he says this. Und er sagt Folgendes. You don't know what you're asking. Du weißt nicht, worum du da bittest. And then he says this profound statement. Und dann sagt er dieses tiefgründige Wort. Are you able to drink the cup that I am going to drink? Bist du in der Lage, den Kelch zu trinken, den ich trinken werde? And they said, yes, we are. Und sie sagten, ja, wir können das. And here's a definition of the cup. Und hier kommt die Definition des Kelches. Can you drink the cup means this. Kannst du den Kelch trinken bedeutet, can you trust God? Kannst du Gott so sehr vertrauen, that your unique set of circumstances, dass dein einzigartiges Bündel von Umständen, were arranged by God, die ja von Gott so arrangiert wurden, to give you an opportunity, um dir eine Gelegenheit zu geben, to have God accomplish through you, dass Gott durch dich das erlangt, that which no one else could do, und vollbringt, was niemand anders tun kann. That's the cup. Das ist der Kelch. Can you drink the cup I must drink? Kannst du den Kelch trinken, den ich trinken muss? One more time. Noch einmal. Can you trust God? Kannst du Gott so sehr vertrauen? Like I am going to trust God. So wie ich ihm vertrauen werde. With your unique set of circumstances. Mit deinem einzigartigen Bündel von Umständen. Which were arranged by God. Die ja von Gott so arrangiert wurden. To give you a unique opportunity. Um dir eine einzigartige Gelegenheit zu geben. To have God accomplish through you. Auf dass Gott durch dich das vollbringt. Something that no one else could do. Etwas, was niemand anders tun könnte. And every one of us have that. Und jeder hat dies. Every one of us have a cup to drink. Jeder von uns hat so einen Kelch zu trinken. The temptation is we compare ourselves. Die Versuchung besteht darin, dass wir uns gegenseitig vergleichen. Oh, I could never preach like Pastor Rob. Ich könnte nie so predigen wie Pastor Rob. You know how many people I look at and I think, oh my gosh, I could. I listen to people on online and I think I shouldn't even preach anymore. Weißt du, bei wie vielen Leuten es mir so geht, dass ich da online zuhöre und denke, ich glaube, ich sollte nicht predigen. I'll just play these guys tapes for the church every Sunday. Ich werde einfach die Kassetten jetzt spielen für die Gemeinde. Hope no one from the church hears these guys. Wow. Ich hoffe, niemand von der Gemeinde wird die Leute hören. Never want to hear me again. Die werden mich nicht mehr hören the wollen. The temptation is to compare. Die Versuchung besteht darin, uns zu vergleichen. And every one of us have unique circumstances. Und jeder von uns hat diese einzigartigen Umstände. Some of us can't have children. Einige von uns können keine Kinder haben. And we compare. Und wir vergleichen uns. Some of us have too many children and we compare. Einige von uns haben zu viele Kinder Und wir vergleichen Some uns. Of us are not married and we compare. Einige sind nicht verheiratet und sie vergleichen sich. Others are married and they compare. Andere sind verheiratet und sie vergleichen and sich. And it just never ends. Und es hört nie auf. If I was like them, then I could serve God. Wenn ich so wäre wie sie, dann könnte ich Gott dienen. Nobody understands the temptations that I face. Niemand versteht die Versuchung, mit denen ich konfrontiert bin. I mean, I'm a single person and I face the temptation of loneliness. Ich bin Single und ich habe diese Versuchung, ganz alleine zu sein. If I was only married like that person, wenn ich doch nur verheiratet wäre wie diese Person, then I would never have any problems again. Dann hätte ich keine Probleme mehr. You really want me to tell you what they go through every night? Also, wirklich, möchtest du, dass ich dir erzähle, wo sie da durchgehen You're jeden a single Abend? Person. You come home, you don't think about the opposite sex. Du bist alleinstehend, kommst nach Hause und musst gar nicht an die anderen denken. This guy comes home, looks at his wife. Und dieser kommt nach Hause, schaut seine Frau an. And can't touch her. Und er kann sie nicht anrühren. Because of all kinds of wounds or whatever. Und wegen all dieser Wunden oder was da alles This ist. This woman comes home and thinks, what an animal. Und diese Frau, sie kommt nach Hause und sagt, was für ein Tier, pig. Was für ein Schwein. You want that? Möchtest du das? Don't compare. Bitte vergleich. Just God has given you a unique set of circumstances. Gott hat euch einzigartige Umstände gegeben. And this is the temptation. Und das ist die Versuchung. And this is what will neutralize us. Und das wird uns neutralisieren. From being the glorious church that God wants us to be. Diese herrliche Gemeinde zu sein, die Gott möchte. The devil will convince us. Der Teufel wird uns überzeugen. You can't trust God. Du kannst Gott nicht vertrauen. You're not even married. Du bist ja nicht mehr verheiratet. So what? Na, was? There's certain advantages you have when you're not married. Es gibt da echte Vorteile, die man hat, wenn man nicht verheiratet when ist. When I go to Russia, wenn ich nach Russland gehe, I love to bring my wife. Ich liebe es, meine Frau mitzubringen. But many times I don't. Aber oftmals tue ich das Because dann nicht. When I don't bring my wife, denn wenn ich meine Frau nicht mitbringe, I'm a different person. Dann bin ich eine andere Person. And I was the roommate of Pastor Vasily. Ich war da im Zimmer mit dem Pastor Vasili. And he walked in my room. Er kam da in meinen Raum. And it looked like a hurricane hit that place. Und es hat ausgeschaut, als wenn da ein Tornado durchgegangen wäre. Er hat nur gelacht. And he said, "Wow, this is incredible." Und er sagte, "Wow, das schaut hier aus." And you know the most amazing thing? Wisst ihr das Erstaunlichste? Is amidst all of this, I know where everything is. Inmitten von all dem Durcheinander finde ich doch alles wieder. Because I am so consumed with people. Weil ich bin so eingenommen und beschäftigt mit I Leuten. I don't even want to put my things away. Ich möchte meine Sachen gar nicht wegtun. I just walk in, throw over my suitcase, dig through, find something, and I'm gone. Komm da rein, schau da irgendwie im Koffer, wühl das durch, hab es und geh da wieder. And I know the razor is underneath the pants. Und ich weiß, der Rasierapparat befindet sich unter den Hosen. I know where everything is. Ich weiß ja, wo alles ist. I think. Denke ich jedenfalls. And I'm just pursuing. Und dann jage ich dem nach. If my wife is there, wenn meine Frau da ist, we have to take a moment and put everything away. Dann brauchen wir einen Moment. That's, wir müssen alles schön einordnen. It's a different life. Das ist ein anderes Leben. Don't compare. Vergleiche dich nicht. There's pros and cons. Da gibt es Vor- und Nachteile. I mean, there's an advantage to having things in order. Und es hat einen Vorteil, Dinge in Ordnung zu haben. He says, I have my system of order and my wife has hers. Ich habe meine Art der Ordnung und meine Frau hat ihre Art and der Ordnung. She can't understand mine, und sie kann meine Ordnung nicht verstehen. So we have to go with hers. Also, That's the problem. Also müssen wir ihre Ordnung haben. Okay, that's enough about that. Also damit jetzt genug. I got out of that one. Okay. Anyway, shall we close? Sollen wir jetzt abschließen? I just hope that everyone is encouraged. Ich hoffe, dass alle ermutigt sind. No matter what your circumstances are. Egal, was deine Umstände sind. You have the opportunity to be a hero of the faith. Du hast die Gelegenheit, ein Held des Glaubens zu sein. Solomon is not in Hebrews 11. Salomo befindet sich nicht in Hebräer 11. Solomon in all of his glory. Salomo mit all seiner Herrlichkeit. This unbelievable king of glory. Dieser unfassbare König der Herrlichkeit. And the queen of Sheba came up. Und die Königin von Saba, sie and kam. All the world was in awe of Solomon's kingdom. Und die ganze Welt war in Erstaunen versetzt über das Königreich Salomos. And he was a type of Christ who is coming to reign. Und er war ein Typus von Christus, der ja kommt, um zu regieren. Salomo. King Solomon. König Salomo. The world will never forget King Solomon. Die Welt wird König Salomo nie vergessen. But the writer of Hebrews did. Aber der Schreiber vom Hebräerbrief. And he didn't even put him in Hebrews 11. Er vergaß ihn und er hat ihn nicht den Glaubenshelden in Hebräer 11 hinzugefügt. Because Solomon. Denn Salomo. Joined the people. Er hat sich da zu den Leuten getan. The community of people. Er hat sich zu den Leuten getan. Who wanted their portion in this life. Dazu gezählt, die ihren Anteil in dieser Welt haben wollten. Because he believed the spirit of the world. Denn er glaubte ja, dass der Geist dieser Welt. That says. Er glaubte dem Geist der Welt, der sagt. Cannot be trusted. Gott kann nicht vertraut werden. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. That each of us have a unique opportunity. Dass jeder einzelne von uns so eine einzigartige Gelegenheit hat. There will never be anyone in history like me. Es wird nie jemand anders geben in der Geschichte, der so ist wie ich. And the people that I can influence. Und die Menschen, die ich beeinflussen kann. And that which I can do. Und das, was ich tun kann. Cannot be done by anyone else. Das kann von niemand anders getan werden. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist jemand heute früh hier. And you've never received the Lord. Und du hast nie den Herrn empfangen. That means you've never trusted Jesus. Du hast ihm noch nie wirklich vertraut. As your Savior. Jesus, deinem Retter. That means you've never trusted in what he did for you on the cross. Du hast nie auf das vertraut, was er am Kreuz für dich getan hat. Jesus is the Lamb of God. Jesus ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Would you pray with me? Würdest du bitte mit mir beten? And say, God, forgive me. Und einfach sagen, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Wash me in the blood of Jesus. Wasche mich im Blut Jesu Christi. I want to come out of the world. Ich möchte raus aus der Welt. Fill me with your spirit. Fülle mich mit deinem Geist. That he might live in me also. Auf dass er auch in mir lebt. I pray. Ich bitte darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. And maybe you're a believer this morning. Und vielleicht bist du heute hier und bist Gläubiger. And you've been giving in to temptation wholesale. Bist gläubig und du hast dich eigentlich voll der Versuchung ergeben. Comparing. Hast dich verglichen. Complaining. Hast dich beklagt. Manipulating. Manipuliert. Cheating. Hast betrogen. Drinking. Betrunken. Let's pray this morning. Lass uns beten heute früh. Don't put your future at risk. Riskiere nicht deine Zukunft. Let's receive forgiveness this morning. Lass uns Vergebung empfangen. And let's pursue righteousness. Und lass uns der Gerechtigkeit nachjagen. Like a hunter. Wie ein Jäger. Lord Jesus. Herr Jesus. I pray that the spirit of this message. Ich bete, dass der Geist dieser Botschaft. Would saturate our hearts. Unsere Herzen voll durchdrängt. That we would fulfill our calling. Und füllt, auf dass wir unsere Berufung erfüllen. That we might not end up like Samson. Auf dass wir nicht zu enden wie Samson. Like Judas. Wie Judas. Or like King Saul. Oder wie König Saul. But we can finish our course. Aber dass wir unseren Lauf vollenden können. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören.